Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Das Gemeinwesen des Preiswettbewerbs«. In jüngster Zeit gab das US-Außenministerium einen angeblichen Preiswettbewerb für Menschenrechte, verantwortlich machen und nähere Informationen über Nordkorea bekannt und propagierte lautstark, dass es für die Durchsetzung dieses Projekts Millionen US-Dollar ausgeben wird. Der Wettbewerb hat absurde Inhalte wie Produktion von Radiosendungen und Beiträge gegen Nordkorea, Sammlung von Materialien über Menschenrechtsverletzungen und Veröffentlichung des Berichts darüber und Teilnahme an mehr Flüchtlingen aus dem Norden an Menschenrechtsaktivitäten. Und darin werden alle gemeinsten Schurken teilnehmen. Dieser dumme Preiswettbewerb ist bloß die Sammlung von Affären, die die Intriganten der USA, die für die Fabrizierung der fiktiven Menschenrechtsfrage Nordkoreas alle Umtriebe verübten, erfunden haben, um durch die Sammlung allerlei Erfindungen ein neues Menschenrechtstheater zu inszenieren. Das heuchlerische und betrügerische Wesen der veralteten Menschenrechtskampagne der USA gegen die TVRK ist bereits vor aller Welt entlarvt worden. Die Lage der USA, die für die Verlängerung ihrer hinterlistigen Kampagne nun sogar die stinkende Mülltonne durchwühlen müssen, ist wirklich erbärmlich. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die USA als größte Menschenrechtsverletzer sollen besser vor der eigenen Tür kehren. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.